IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute den zweiten Teil zu Raga-CDs des Monats Sig Sangeet Gurbani Kirtan mit dem Untertitel Die Hauptragas in der Sig-Musik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Im ersten Teil zu Sig Sangeet Gurbani Kirtan haben wir kennengelernt, dass der Sikhismus Elemente der indisch-klassischen Musik übernahm. Mehr noch, wie die indische Klassik maßgeblich dazu beitrug, den Sikhismus zu begründen. Der Grundstein zur Sikh-Lehre wurde bereits im 15. Jahrhundert gelegt, von Nanak Dev. Er gilt als der Begründer der Sikh-Lehre und war der erste von 10 Gurus. Sie alle lebten in dem Zeitraum von 1469 bis 1708. Und haben den Sikhismus auf unterschiedlichste Weise geprägt. Nanak Dev begann als der erste Guru, die Grundzüge des Sikhismus zu lehren. Es ist eine eigenständige Lehre über das Göttliche. Das Guru Granth Sahib ist das heilige Buch des Sikhismus. Auf insgesamt 1430 Seiten, den Angs, finden sich eine Vielzahl von Shabads. Die Verse des Guru Granth Sahib sind in einer eigenen Sprache verfasst, in Gurmukhi. Heute ist Gurmukhi die offizielle Schriftsprache des indischen Bundesstaates Punjab. Das Guru Granth Sahib ist eine Sammlung von kompositorischen Texten. Sie wurden zunächst verfasst von den ersten 5 Lehrmeistern, den ersten 5 Gurus. Seit 1708 ist es das offizielle Buch des Sikhismus. Die Gründerväter und Gurus des Guru Granth Sahib haben den Kirtan als die höchste Form der religiösen Ehrerbietung eingestuft. Gurbani Kirtan ist der Gesang der Textstrophen aus dem Guru Granth Sahib über die Herrlichkeit des Göttlichen. Verwendet werden 31 Raga-Formen oder ihre Kombination, sogenannte Raga-Malas, ergänzt um die indische Rhythmik und Elemente aus der Folkmusik des Punjabs. Im heutigen Teil 2 werden uns die gleichen Sänger, die Bais, begleiten wie in Teil 1. Auf ihre biografischen Daten werde ich darum nicht mehr näher eingehen. Sie finden Teil 1 in unserem Medienarchiv zum Nachhören und Nachlesen unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Im Sri Guru Granth Sahib, dem heiligen Buch des Sikhismus, ist Raga Todi der 12. Raga. Ihm werden die Seiten 711 bis 719 gewidmet. Raga Todi ist ein Vertreter der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik und einer der 10 Hauptragas. Man möge Raga Todi nicht verwechseln mit seinem Namensvetter in der südindischen Klassik. Dort ist es der Ragam Todi. Dessen Äquivalent in der Hindustani-Musik ist der Morgenraga Bhairavi. Raga Todi ist ein vollständiger Raga, Sampurna. Das heißt, in der aufsteigenden und absteigenden Form besitzt Raga Todi 7 Hauptnoten. Mit Raga Todi wird die gesamte emotionale Bandbreite des Menschen ausgedrückt, vom Ekstatischen bis zum Frohlockenden, vom Pathetischen bis zum Melancholischen. Das emotionale Bild, das von Raga Todi gezeichnet wird, zeigt eine attraktive Frau, die eine Laute hält, sich in einem grünen Wald aufhält und von Rehen umgeben ist. Bhai Avtar Singh präsentiert uns nun Raga Todi in einem 18er Beat, Kat Tal. Thank you. Thank you. Zu unserem heutigen Thema Sikh Sangit Gurbani Kirtan haben wir bereits erfahren, dass Gurbani sinngemäß bedeutet das gesprochene Wort des Gurus, dem der Studierende, der Schüler seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Für den Gesang, dem Sikh Sangit, hat sich eine eigene literarische und verbale Form des Rezitierens entwickelt. Um hier eventuelle Missverständnisse auszuräumen, das gesprochene oder gesungene Wort steht im Sikhismus funktional nicht für sich alleine. Das Wort entfaltet in den Kirtanas erst dann seine ganze Wirkung, wenn der Sänger eine Einheit bildet zwischen Wortbedeutung, seinem Verstand und seinem Handeln. Oder wie es Guru Amar Das sagte, folgt man einem Sänger und man fühlt sich als Zuhörer nicht ergriffen, dann erklärt sich das aus einem falschen Ego. Durch Unaufrichtigkeit kann Hingabe nicht erzwungen, das Göttliche nicht erfahren werden. Die großen Meister wie Guru Amar Das oder Nanak beschreiben den inneren Gleichklang mit den gesungenen Worten als einen inneren Tanz des inneren Ichs. Die indischen Ragas bringen einen bestimmten emotionalen Gehalt zum Ausdruck durch genau definierte Notenskalen und festgelegte Ornamente in der auf- und absteigenden Skala. Bei näherem Interesse verweisen wir dazu auf die Sendung Navarasas, die neuen Stimmungsbilder in der indischen Klassik, unter www.imcradio.net/Online-Archive. Der Raga Suhi dient dem Ausdruck gleichermaßen der Freude wie der Trennung. Suhi ist ein Morgenraga und der 15. im Guru Granth Sahib. Die Seiten 728 bis 795 werden Raga Suhi zugeordnet. Eine vollständige englische Übersetzung der 1430 Seiten des Guru Granth Sahib können Sie auf unserer Webseite als PDF downloaden. Im Folgenden präsentiert uns Balbir Singh den Raga Suhi mit dem Rezitieren von Seite 745, Amrit Bachchan Sat Ki Bani. Ah.